Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Training WIDAF. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft. Hörtexte. Von Margarete Riegler-Poyer, Bernard Straub und Paul Thiele. Copyright Langenscheid Verlag, München 2008. Übungsteil. Teil 4. Hörverstehen. In diesem Teil des Tests hören Sie einfache Aussagen, Dialoge, Hörtexte und Interviews. Stoppen Sie bitte nach jeder Frage die CD. Für die Beantwortung jeder Frage haben Sie 15 Sekunden Zeit. Beispiel. Sie hören? Frau Kurz, buchen Sie bitte einen Flug nach München, und zwar für den 3. August. Was soll Frau Kurz machen? Nachdem Sie die Frage gehört haben, lesen Sie A. Sie soll nach München fliegen. B. Sie soll am 3. August einen Flug buchen. C. Sie soll für den 3. August einen Flug nach München buchen. Die richtige Antwort ist C. C. Sie soll für den 3. August einen Flug nach München buchen. Sie markieren also C. A. Einfache Aussagen. Sie hören die Aussage und die Frage nur einmal. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. 1. Durch die Fusion sind mehrere Arbeitnehmer arbeitslos geworden. Welche Aussage ist richtig? Zwei. Bitte rufen Sie mich Anfang Juni zurück. Wann soll der Gesprächspartner Herrn Meier zurückrufen? Drei. Wie wollen Sie diese Investitionen finanzieren? Welcher Satz entspricht der Frage? Vier. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Was wird angeboten? Fünf. Er wird in die EDV-Abteilung versetzt. Was sagt man über seine Versetzung? Sechs. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was sagt die Telefonvermittlung? Sieben. Sie haben die E-Mail-Adresse auf meiner Visitenkarte. Welcher Satz entspricht der Aussage? Acht. Sie sollten in dieser Zeitung inserieren, Frau Bayer. Was sollte Frau Bayer machen? Neun. Könntest du mir 200 Euro leihen? Welcher Satz entspricht der Frage? Zehn. Könnten Sie mich bitte mit dem Leiter der Personalabteilung verbinden? Mit wem möchte die Frau sprechen? Elf. Wir haben einen ausgezeichneten Kundendienst. Was sagt man über den Kundendienst? 12. Wir möchten bei Ihnen eine Marktstudie in Auftrag geben. Was soll gemacht werden? 13. Der Werbeslogan entspricht nicht unseren Vorstellungen. Er sollte die Zielgruppe Frauen im Alter von 40 Jahren ansprechen. Was wird über den Werbeslogan gesagt? Herr Hübner, vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der Werbeagentur schneller. Was soll Herr Hübner machen? Der Materialverbrauch ist im Vergleich zur Produktion stark angestiegen. Woran liegt das denn, Herr Jung? Was hat stark zugenommen? Herr Schlossbauer, rufen Sie bitte unsere Filialen wegen der Umsatzzahlen an. Was soll Herr Schlossbauer machen? 17. Herr König kommt am 14. dieses Monats nach Frankfurt. Könnten Sie die Unterlagen und einen Vertragsentwurf vorbereiten, Frau Schramm? Was soll Frau Schramm machen? 18. Frau Schmidt, sagen Sie bitte Herrn Ling, dass die Sitzung morgen stattfinden wird. Was soll Frau Schmidt Herrn Ling sagen? 19. Wegen Umbaus ist das Restaurant vom 1. Juli bis 31. August geschlossen. Was wird über das Restaurant gesagt? 20. Und so möchte ich Herrn Malinski für seine 30-jährige ausgezeichnete Leitung unserer Verkaufsabteilung danken. Bei welcher Gelegenheit wird diese Ansprache gehalten? B. Dialoge. Sie hören jetzt kurze Dialoge und je eine Frage. Die Dialoge und die Frage hören Sie nur einmal. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. 1. Ich kontaktiere Sie schnellstens, Herr Wallner. Sie können mich auch über mein Handy erreichen. Was erfährt man aus dem Gespräch? Guten Tag, Herr Chang. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern 500 Euro von meinem Konto abheben. Würden Sie bitte dieses Formular ausfüllen? Was soll der Kunde machen? Wann könnten wir uns treffen? Einen Augenblick. Ich schaue einmal in meinem Terminkalender nach. Wie wäre es am Donnerstag, dem 1.3. um 10 Uhr? Da habe ich schon eine Verabredung. Und wie wäre es Freitag, gegen Abend, um 18 Uhr? Abgemacht. Für wann wurde der Termin vereinbart? Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich von hier zum Messegelände? Fahren Sie bis zur zweiten Ampel. Dort biegen Sie rechts ein, fahren dann immer geradeaus über die Brücke und nach ungefähr 500 Metern sehen Sie links das Messegelände. Wo muss der Autofahrer einbiegen? Ich habe mir Ihren Lebenslauf angesehen. Dürfte ich Ihnen einige Fragen dazu stellen? Bitte, gern. Sie haben letztes Jahr ein Auslandspraktikum in Frankreich gemacht. Sind Sie denn in dieser Sprache verhandlungsfähig? Eigentlich habe ich nur Schulkenntnisse, komme damit aber über die Runden. Welche Sprachkenntnisse hat der Bewerber? 6. Tut mir leid, Herr Hansen. Ihre Gehaltswünsche sind zu hoch für unseren kleinen Betrieb. Für diesen Posten ist ein Gehalt von 2000 Euro vorgesehen. Kann ich mir das noch überlegen? Ja, natürlich. Was möchte Herr Hansen? Sieben. Ich muss Ihnen leider kündigen, Herr Keller. Könnten Sie mir erklären, warum Sie mich entlassen wollen? Die Rezession ist auch an unserem Unternehmen nicht spurlos vorbeigegangen. Und wie soll ich die Zeit bis zu meinem wohlverdienten Ruhestand überbrücken? Warum wird Herr Keller entlassen? Acht. Der Preis scheint mir nicht angemessen zu sein. Wenn Ihnen die Ware gefällt, komme ich Ihnen preislich gern entgegen. Sie liegen aber um 20 Euro höher als Ihre Konkurrenz. Da will ich gerne mit mir reden lassen. Wenn Sie mir auch eine Garantieleistung von 2 Jahren gewähren, nehme ich das Gerät gleich mit. In Ordnung, ich lasse es gleich vom Lager kommen. Welche Aussage ist richtig? Neun. Computer Pro, guten Tag. Meier von der Firma Chemotech. Ich möchte Herrn Schuster sprechen, bitte. Herr Schuster ist in einer Besprechung. Kann ich etwas ausrichten? Ja, Herr Schuster soll mich dringend zurückrufen, denn wir haben ein Problem mit dem Drucker, den Sie uns vor 2 Tagen geliefert haben. Ich werde Herrn Schuster informieren. Er wird Sie schnellstens kontaktieren. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Welches Problem hat der Kunde? Zehn. Was kostet ein Flug nach Toronto? 620 Euro. Wenn Sie Ihren Flug jedoch 2 Monate im Voraus buchen, gewähren wir Ihnen einen Preisnachlass von 20%. Welche Auskunft erhält die Kundin? Elf. Wann wollen Sie die Werbekampagne starten? Da es sich um ein kurzlebiges Konsumprodukt handelt, wäre Anfang Oktober der beste Zeitpunkt. Wann soll die Werbekampagne gestartet werden? Zwölf. Guten Tag. Ich möchte mit Herrn Winter einen Termin vereinbaren. Es ist dringend. Herr Winter ist erst nächste Woche wieder da. Es geht um dringende Änderungen auf meinem Konto. Sie können Ihre Kontenführung ab sofort über Internet vornehmen. Das ist sehr gut. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Was kann über Internet gemacht werden? Dreizehn. Nach den katastrophalen Testergebnissen werde ich meine Bestellung stornieren. Aber Herr Müller, ich bitte Sie. Die ganze Geschichte ist doch von den Medien aufgebauscht worden. Das sagen Sie als Autohändler. Ich als Kunde setze einzig und allein auf unabhängige Fachleute. Was will der Autohändler? Vierzehn. Wie hat sich der Fremdenverkehr in den letzten Jahren entwickelt? Über die Zuwachsraten können wir uns wirklich nicht beklagen. Und wo liegt das Problem? Das allen Besuchern zur Verfügung stehende Budget ist um mindestens 23% zurückgegangen. Um welchen Wirtschaftszweig geht es in diesem Gespräch? Fünfzehn. Aus unserer Tiefkühltruhe empfehlen wir Ihnen heute kubanischen Hummer, das Kilo zu 9,90 Euro. Dazu zur Dekoration aus der Gemüseabteilung frischen Feldsalat, 200 Gramm zu nur 1 Euro. Um den Abend zu einem Fest der Zweisamkeit werden zu lassen, Champagner der Edelmarke Perrier Jouet im Sonderangebot. Die Flasche zu 15 Euro. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Um welche Durchsage geht es hier? 16. Sind Sie auch ausreichend versichert, Frau Lanner? Ich habe meine Wohnung, meinen Wagen und sogar mein Leben versichert. Und wie steht es mit einer zusätzlichen Altersversicherung? Ja, darüber hätte ich gern genauere Informationen. Wie steht es um die Versicherungen von Frau Lanner? Ich möchte 50.000 Euro anlegen. Zu welcher Anlageform würden Sie mir raten? Schuldverschreibungen sind im Augenblick die sicherste Anlage. Kann ich damit auch an der Börse spekulieren? Spekulationsgewinne erzielen Sie eher mit Aktien. Wie steht es mit den Risiken? Wenn Sie kein Risiko eingehen wollen, legen Sie Ihr Geld lieber in Obligationen an. Welche Aussage ist richtig? Textil KG, guten Tag. Schneider von der Firma Novatex. Ich hätte gern Frau Kampe gesprochen. Ja, das bin ich. Frau Kampe, wir haben gestern Ihre Lieferung der 500 Sommerherrenanzüge erhalten. Beim Auspacken mussten wir leider feststellen, dass ein Großteil der Anzüge Webfehler auf der Innenseite des Ärmels aufweist. Das ist ja merkwürdig. Wir können diese Anzüge natürlich nicht zum vollen Preis absetzen. Wenn Sie uns einen Preisnachlass von 20% gewähren, behalten wir die Anzüge. Bevor ich das entscheiden kann, muss ein Experte die Ware begutachten. Ja, aber das muss schnell passieren, da wir uns notfalls um Ersatzware kümmern müssen. Herr Schneider, ich gebe Ihnen umgehend Bescheid. Auf Wiederhören, Frau Kampe. Auf Wiederhören. Welche Aussage ist richtig? Haben Sie schon gehört, die Baubranche befindet sich auf Talfahrt. Dadurch hat sich wohl auch die Beschäftigungslage zugespitzt. Das Baugewerbe rechnet mit einem Abbau von 70.000 Stellen. Was könnte getan werden, um diese Entwicklung aufzuhalten? Man hofft, dass eine Regelung über flexible Arbeitszeiten und veränderte Tarifvereinbarungen weitere Entlassungen überflüssig machen werden. Wie ist die Arbeitsmarktlage im Baugewerbe? Sind eigentlich Telefongespräche mit Handys immer noch teurer als die mit Festnetzapparaten? Das trifft nicht in jedem Fall zu. Haben Sie dafür konkrete Beispiele? Wenn Sie zum Beispiel auf Reisen ins Ausland auf die Kommunikation durch das Hoteltelefon angewiesen sind, kann Sie das teuer zu stehen kommen. Kann man denn sein Handy auch im Ausland benutzen? Selbstverständlich ist die Kommunikation mit einem Handy heutzutage auch weltweit möglich. Welchen Vorteil bieten Telefongespräche mit Handys gegenüber denen mit Festnetzapparaten? Sie hören jetzt zwei längere Dialoge und mehrere Fragen. Sie hören die Dialoge und die Fragen nur einmal. Nach dem Hören jeder Frage lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. Dialog 1. Herr van Jelden, Ihre Kreditkarte und das Scheckheft sind eingetroffen. Unterschreiben Sie bitte hier. Was würde passieren, wenn mir die Kreditkarte oder das Scheckheft gestohlen würden? Bei Verlust oder Diebstahl müssen Sie uns so schnell wie möglich benachrichtigen und Ihr Konto sperren lassen. Könnte ich mich nicht gegen solche Unannehmlichkeiten versichern lassen? Bei unserer Bank sind Sie dagegen automatisch versichert. Allerdings erst von dem Augenblick an, wo Sie Ihr Konto haben sperren lassen. Dann bin ich ja beruhigt. Wie ist es, wenn ich am Monatsende einmal knapp bei Kasse sein sollte? Guten Kunden gewähren wir in jedem Falle einen sogenannten Dispositionskredit. Das heißt, Sie können Ihr Konto bis zur doppelten Höhe Ihres Monatsgehalts überziehen. Und das kostet mich nichts? Leider doch. Sie müssen dafür Zinsen zahlen. Fragen von 21 bis 25. 21. Was passiert, wenn der Bankkunde seine Kreditkarte verliert? 22. Wie reagiert die Bank, wenn der Kunde knapp bei Kasse ist? 23. Ist das Überziehen des Kontos gratis? 24. Wann wird das Konto des Kunden gesperrt? 25. Was sagt man über die Versicherung? 2. Guten Tag, Frau Weber. Mein Name ist Krüger. Ich bin mit einer Umfrage für das Marktforschungsinstitut MAFO beauftragt. Dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Gerne, aber ich bin so überrascht. Warum haben Sie gerade mich ausgewählt? Sie zählen zu einer Repräsentativgruppe von Bundesbürgern, deren Konsumgewohnheiten uns besonders interessieren. Sie können beruhigt sein, alle Fragen werden streng vertraulich und anonym ausgewertet. Wenn Sie mir das zusichern, bin ich gerne bereit, auf Ihre Fragen zu antworten. Nun gut, also zuerst zu Ihrer Person und Ihrer Familie. Darf ich nach Ihrem Alter und Ihrem Beruf fragen? Ich bin 38, glücklich verheiratet und wir haben 2 Kinder von 3 und 6. Von Beruf bin ich Werbetexterin, arbeite jedoch zu Hause. Durch Telearbeit kann ich meinen Beruf ausüben, mich aber auch um die Kinder kümmern. Und Ihr Mann? Er ist leitender Angestellter bei einer Versicherung. Fragen von 26 bis 30. 26. Um welche Art von Gespräch geht es hier? 27. Welchen Beruf übt Frau Weber aus? 28. Was sagt man über Telearbeit? 29. Warum werden Frau Weber die Fragen gestellt? 30. Was ist die Firma MAFO? C. Hörtexte. Sie hören jetzt 2 Texte und mehrere Fragen. Sie hören die Texte 2-mal, die Fragen nur 1-mal. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. 1 Antwort ist richtig. Hörtext 1. Rat vom Campus. Sie stecken noch mitten im Studium und schon beraten Sie erfahrene Manager. Studentische Unternehmensberater liefern gute Arbeit für wenig Geld. Von diesen Studenten gibt es immer mehr. Über 50 studentische Unternehmensberatungen bieten ihre Dienste bundesweit an. Sie sind meist als gemeinnützige Vereine organisiert, agieren aber wie richtige Unternehmen und werden immer professioneller. Sie bearbeiten viele Aufträge. Zum Beispiel organisierten sie einen Markttest für einen französischen Apfelanbauer, erstellten ein Konzept zur Flächennutzung der Deutschen Bahn oder analysierten den Markt der Zeitarbeitsfirmen. Aber können Studenten tatsächlich mit Profis konkurrieren? Die großen Namen auf den Kundenlisten zeigen, dass die Juniorberater einen guten Ruf genießen. Die Erklärung liefern die Studenten selbst. Wer mit den Nachwuchsberatern Kontakt aufnimmt, trifft durchweg auf gut gelaunte und hochmotivierte junge Leute, die sich voller Elan in die Praxis stürzen. Die Studenten sind jedoch keine ernsthafte Konkurrenz für etablierte Unternehmensberater. Ihnen fehlt die Erfahrung zur Erstellung strategischer Konzepte und zur Umsetzung der Projektergebnisse. Durch diese Projekte lernen die Studenten jedoch potenzielle Arbeitgeber kennen. Sie hören den Text nun noch einmal. Fragen von 1 bis 5. 1. Worüber spricht der Text? 2. Wie viele studentische Unternehmensberatungen gibt es in Deutschland? 3. Welche Projekte realisieren Sie? 4. Welchen Ruf genießen Sie? 5. Wie ist Ihr Verhältnis zu etablierten Unternehmensberatern? Hörtext 2. Erfolg mit Nischenprodukten. Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die rund 3 Millionen Klein- und Mittelbetriebe beschäftigen etwa 2/3 aller Erwerbstätigen und schaffen rund die Hälfte des Sozialprodukts. Obwohl sie in der Öffentlichkeit vielfach als graue Mäuse gelten, tun sich einige unternehmerisch besonders hervor. Ihr Erfolgsgeheimnis: Entdeckung einer Marktlücke, Entwicklung eines First-Class-Produkts und zielstrebige Eroberung des Weltmarktes. Kleine und mittlere Unternehmen stehen hierzulande nur selten im Scheinwerferlicht der Medien. Jetzt hat die Wissenschaft das Dunkel um 500 besonders erfolgreiche Mittelständler gelichtet und nach den Gründen für ihren Aufstieg zum Weltmarktführer geforscht. Dabei ist Bemerkenswertes zutage getreten. Die Top-Mittelständler sind über alle Industrie- und Dienstleistungsbranchen verstreut. Mehr als jeder 3. Weltmarktführer kommt aus dem Maschinenbau, dem mittelständischen Herzstück der deutschen Industrie. Besonders gut vertreten sind sie auch in der Elektroindustrie, Metallbearbeitung und Chemie. Viele stellen Papier- und Druckerzeugnisse her, produzieren Nahrungsmittel oder lenken weltweite Aufmerksamkeit auf die Professionalität ihres Dienstleistungsangebots. Sie hören den Text nun noch einmal. Fragen von 6 bis 10. 6. Wie viele Klein- und Mittelbetriebe gibt es in Deutschland? 7. Wie viel Prozent des Sozialprodukts schafft der Mittelstand? 8. Warum ist der Mittelstand so erfolgreich? 9. In welchen Branchen sind die Weltmarktführer tätig? 10. Wie sieht die Öffentlichkeit den Mittelstand? D. Interviews. Sie hören jetzt 2 Interviews und mehrere Fragen. Sie hören die Interviews 2-mal, die Fragen nur 1-mal. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. Interview 1. Im Vorstellungsgespräch wird gern übertrieben. In jedem Karriereratgeber kann man nachlesen, wie man seinen Lebenslauf aufpoliert und wie man unangenehmen Fragen ausweicht. Trotzdem ist Sven Hennige, Regionaldirektor bei Robert Half Finance and Accounting, überzeugt: Ehrlich währt am längsten. Der Personaldienstleister im Bereich Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen hat 1210 Führungskräfte befragt, wie sie mit unehrlichen Bewerbern umgehen. Sie hören jetzt ein Gespräch zwischen der Süddeutschen Zeitung und Herrn Hennige. Die Personalmanager in ihrer Studie klagen, dass viele Bewerber im Vorstellungsgespräch übertreiben. Wobei? Die meisten tragen zu dick auf, wenn es darum geht, was sie in ihrem alten Job gemacht haben. Dabei vergessen sie, dass der Titel gar nicht so wichtig ist wie die Beschreibung der Tätigkeit. Finance Manager klingt toll, aber es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man in einem kleinen Betrieb die Buchhaltung gemacht hat oder in einem Konzern. Auch was Verantwortung und Managementkenntnisse angeht, überschätzen sich Bewerber gerne. Und schließlich bei den Sprachkenntnissen. Wer angibt, in Englisch verhandlungssicher zu sein, sollte im Vorstellungsgespräch locker in die Fremdsprache wechseln können. Wie ist es beim Gehalt? Wird das auch aufgebauscht? Jeder 10. Bewerber idealisiert, was das frühere Gehalt angeht. Da werden sämtliche Boni zusammengenommen und alles mitgezählt, was man eventuell sonst noch hätte bekommen können, aber nicht unbedingt bekommen hat. Warum übertreiben Bewerber? Ist es die Angst, sich unter Wert zu verkaufen? Die wenigsten Bewerber sind 100%ig ehrlich zu sich selbst. Oder sie schätzen sich einfach anders ein, als ehemalige Vorgesetzte es tun. Wir nutzen daher als Personaldienstleister stark die Form des Referenzgebens und vermitteln niemanden, der nicht wenigstens 2 oder 3 Referenzen mitbringt, die wir natürlich überprüfen. Welchen Fragen weichen Bewerber am liebsten aus? Fragen nach den Gründen für den Jobwechsel, vor allem wenn es zum Beispiel am Vorgesetzten oder am Team lag. Noch weniger gern sprechen sie über ihre eigenen Schwächen. Dabei sind Schwächen ja menschlich. Nur wenn sie die Wahrheit sagen, wirken sie authentisch und können mit Rückfragen souverän umgehen. Worauf achten die Personalmanager besonders? Die Qualifikation spielt nur zur Hälfte eine Rolle. Die zweite Hälfte entscheidet etwas ganz anderes, das Auftreten des Bewerbers. Wir achten darauf, dass der Kandidat sympathisch ist und zum Unternehmen passt. Statt die Bewerbung auf Hochglanz zu trimmen, sollten sich Bewerber daher besser mit der Frage auseinandersetzen: Passe ich vom Typ her in dieses Unternehmen? Sie hören das Interview nun noch einmal. Fragen von 1 bis 6. 1. Wann übertreiben viele Bewerber? 2. Worauf bezieht sich die Idealisierung des früheren Gehalts? 3. Was hat Sven Hennige festgestellt? 4. Auf welche Fragen antworten Bewerber nur ungern? 5. Was überprüfen Personaldienstleister vor einer Vermittlung? 6. Was ist für eine eventuelle Einstellung maßgebend? Interview 2. Hausgemachte Probleme in der Informationstechnologie. August Wilhelm Scheer, neuer Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, über den Fachkräftemangel in der IT-Branche und wie man ihm begegnen kann, in einem Gespräch mit dem Spiegel. Ihre Branche beklagt sich über den Fachkräftemangel. Woran liegt es? Einerseits hat die Konjunktur angezogen und gerade der IT-Branche einen Aufwind beschert, der die Nachfrage nach Fachkräften antreibt. Andererseits haben sich in den vergangenen Jahren fast 30% weniger Studierende in IT-Fächer eingeschrieben. Rächt sich jetzt, dass Firmen in der Krise entlassen haben? Das ist sicher mit eine Ursache. Das Platzen der Internetblase hat zum Abbau von Arbeitsplätzen geführt. Viele kleine Unternehmen sind vom Markt verschwunden. In der Folge sank die Motivation vieler Mitarbeiter und Studenten, in dieser Branche tätig zu werden. Muss sich die Branche nicht vorwerfen lassen, zu wenig auszubilden? Das liegt weniger an mangelnder Aus- und Weiterbildung, sondern eher an der generellen Technikfeindlichkeit in Deutschland. Namen wie Bosch, Daimler oder Siemens haben Deutschland zu einem Ingenieurland gemacht. Daran müssen wir in der IT-Branche stärker anknüpfen. Alle nutzen Computer, Handy, tragbare Musikgeräte. Wir brauchen aber wieder mehr Entwicklung und Produktion in Deutschland. Warum gibt es die nicht? Wer hat Schuld? Einerseits die beschriebenen gesellschaftlichen Tendenzen. Andererseits hausgemachte Probleme. Wir können beispielsweise zu wenige Frauen für unsere Branche begeistern. Die Anzahl der weiblichen Studierenden im Ingenieurwesen und in der Informatik liegt zwischen 10% und 20%. Das ist eine Katastrophe. Ein wenig effizientes Hochschulsystem mit langen Studienzeiten und Abbrecherquoten von bis zu 50% tun ein Übriges. Was sollte man tun? Wir müssen die Motivation wieder fördern, technische Fächer zu studieren. Und wir müssen die Zuwanderungsgesetze liberalisieren. Wir sind nicht attraktiv genug. Wir haben, im Gegensatz etwa zur Autoindustrie, zu wenige Weltfirmen in der deutschen IT-Branche. Sie hören das Interview nun noch einmal. Fragen von 7 bis 12. 7. Worunter leidet die Informationstechnologiebranche? 8. Was ist die Ursache dieser Krise? 9. Welchen Grund nennt Herr Scheer außerdem? 10. Was sagt man über das deutsche Hochschulsystem? 11. Was wird über das Interesse an der Informationstechnologie gesagt? 12. Was schlägt der Präsident des IT-Branchenverbandes vor? Modelltest Teil 4 Hörverstehen. In diesem Teil des Tests hören Sie einfache Aussagen, Dialoge, Hörtexte und ein Interview. Sie dürfen sich keine Notizen machen. In diesem Testabschnitt lassen Sie bitte während der Beantwortung der Fragen die CD weiterlaufen. Für die Beantwortung jeder Frage haben Sie 15 Sekunden Zeit. Beispiel. Sie hören? Frau Kurz, buchen Sie bitte einen Flug nach München, und zwar für den 3. August. Was soll Frau Kurz machen? Nachdem Sie die Frage gehört haben, lesen Sie. A. Sie soll nach München fliegen. B. Sie soll am 3. August einen Flug buchen. C. Sie soll für den 3. August einen Flug nach München buchen. Die richtige Antwort ist C. C. Sie soll für den 3. August einen Flug nach München buchen. Sie markieren also C. A. Einfache Aussagen. Sie hören die Aussage und die Frage nur einmal. Sie dürfen sich keine Notizen machen. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. 101. Die Sitzung wird um 14 Uhr stattfinden. Wann findet die Sitzung statt? Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich verwählt. Warum entschuldigt sich der Mann? Bitte schalten Sie Ihren Computer nach Arbeitsschluss aus. Was soll er tun? Ich werde voraussichtlich morgen gegen 1 zurück sein. Wann kommt er zurück? 105. Dieser Brief muss unbedingt heute noch abgeschickt werden. Wann soll der Brief abgeschickt werden? 106. Morgen Vormittag wird eine Besprechung der Abteilungsleiter stattfinden. Wer wird sich morgen Vormittag treffen? Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Ich habe eine halbe Stunde im Stau gestanden. Wofür entschuldigt sich die Mitarbeiterin? 108. Herr Müller ist zurzeit im Urlaub. Seine Vertretung macht währenddessen Frau Schmidt. Was macht Herr Müller momentan? Diese Firma hat vor einem Jahr Konkurs gemacht. Was erfahren wir über die Firma? Von der Arbeitslosigkeit sind immer mehr junge Leute betroffen. Welche Entwicklung gibt es auf dem Arbeitsmarkt? Bei Erstkunden können wir nur Vorauskasse akzeptieren. Was verlangt das Unternehmen von Erstkunden? Frau Cordes, erstellen Sie bitte eine Gutschrift für diese Rechnung. Was soll Frau Cordes tun? Die Sekretärin konnte die Dokumente nicht ausdrucken, da die Druckerpatrone leer war. Warum konnte die Sekretärin die Dokumente nicht ausdrucken? Der Export war auch dieses Jahr der Wachstumsmotor der deutschen Konjunktur. Was war dieses Jahr der Wachstumsmotor der deutschen Konjunktur? Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen wird immer größer. Wonach gibt es immer mehr Nachfrage? B. Dialoge. Sie hören jetzt kurze Dialoge und je eine Frage. Die Dialoge und die Frage hören Sie nur einmal. Sie dürfen sich keine Notizen machen. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. 116. Hätten Sie Lust, heute Abend mit mir ein Bier trinken zu gehen? Danke für die Einladung, aber ich habe für heute Abend schon eine Verabredung. Schade, aber vielleicht klappt es ja ein anderes Mal. Warum will die Frau kein Bier trinken gehen? 117. Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, müssen wir unbedingt unsere Preise senken. Mit niedrigeren Preisen wird es sehr schwierig werden, Gewinn zu machen. Wir sollten dieses Problem unbedingt mit unserem Chef besprechen. Was schlägt die Frau vor? Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Ihre Firma interessiert mich wegen Ihrer internationalen Ausrichtung sehr. Wären Sie auch daran interessiert, in einer unserer Filialen im europäischen Ausland zu arbeiten? Auf jeden Fall. Was möchte der Bewerber? Guten Tag, mein Name ist Schneider von der Berufsgenossenschaft. Ich würde gerne mit dem Leiter der Personalabteilung sprechen. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit Herrn Lang. Herr Lang spricht momentan. Soll er Sie in 5 Minuten zurückrufen? Das wäre sehr nett, danke. Was wurde vereinbart? Wer ist bei Ihnen für die EDV zuständig? Das ist Herr Klinghardt. Er ist momentan jedoch nicht in seinem Büro. Was möchten Sie denn? Ich würde Ihnen gern die neue Software unserer Firma vorstellen. Was möchte der Besucher? Import, Export, International. Was kann ich für Sie tun? Köhler von der Spedition Fastspedt. Guten Tag. Ich rufe wegen Ihrer Sendung an, die heute im Hamburger Hafen eintreffen sollte. Es gab eine Verzögerung, da unser LKW vom Zoll kontrolliert wurde. Ich hoffe doch, dass die Sendung trotzdem noch aufs Schiff verladen wird. Was ist passiert? Sind Sie noch in der Ausbildung? Nein, ich bin seit einem Monat fertig. Letzte Woche habe ich die Nachricht erhalten, dass ich die Abschlussprüfung als Industriekauffrau bestanden habe. Herzlichen Glückwunsch! Warum wird der Frau gratuliert? Wir müssen diese Woche unbedingt noch unseren Geschäftsbericht fertigstellen. Haben Sie die Statistiken der Einkaufsabteilung schon erstellt? Ich bin dabei und werde wahrscheinlich morgen Vormittag fertig werden. Das ist gut. Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Statistiken bei der Besprechung morgen um 15 Uhr vorliegen. Die Auszubildende aus der Buchhaltung könnte Ihnen bei der Arbeit helfen. Was erfahren wir in diesem Dialog? Ich kann die CD mit den Eingangsrechnungen einfach nicht finden. Haben Sie eine Ahnung, wo sie sein könnte? Eigentlich sollte sie im Aktenschrank in der Buchhaltung sein. Aber vielleicht ist sie seit dem Umzug in einem anderen Schrank. Ja, seitdem wir umgezogen sind, findet man nichts mehr wieder. Was sucht die Frau? Guten Tag, Frau König. Ich habe Ihr Angebot von gestern erhalten und würde gern bei Ihnen bestellen. Ihr Konkurrent ist jedoch um 10% billiger. Wären Sie bereit, mir einen Rabatt zu geben, nur für diese eine Bestellung? Es tut mir leid, aber wenn wir noch weiter mit den Preisen heruntergehen, machen wir keinen Gewinn mehr. Überlegen Sie es sich doch noch einmal. Ich würde lieber bei Ihnen bestellen, da Sie einen wirklich guten Service anbieten. Was möchte der Anrufer erreichen? König Reisen GmbH, Stieger, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Radowski von der Schulz GmbH. Ich möchte einen Flug von Berlin nach Toulouse für den 18. Juli buchen. Business oder Economy Class? Business Class. Könnten Sie außerdem in Toulouse einen Mietwagen für mich reservieren? Kein Problem, Frau Radowski. Was möchte die Anruferin? Haben Sie auch schon gehört, dass einige Mitarbeiter entlassen werden sollen? Warum das denn? Seit Anfang des Jahres schreibt die Firma doch wieder schwarze Zahlen. Der Vorstand will aber weiterhin die Lohnkosten senken. Dann könnte man doch erst einmal den älteren Kollegen eine Vorruhestandsregelung anbieten. Was erfahren wir in dem Dialog? Ich habe gehört, dass Sie sich ein Haus gekauft haben? Ja, unsere Wohnung ist zu klein geworden, seitdem unser zweites Kind geboren wurde. Es ist ein sehr schönes Haus mit einem kleinen Garten. Es freut mich, dass Sie das Richtige gefunden haben. Warum hat der Mann ein Haus gekauft? Entschuldigen Sie bitte, wie viel kostet dieser Stuhl? Der Preis ist gerade heruntergesetzt worden, von 50 auf 30 Euro. Das ist ein gutes Angebot. Ja, aber es ist nur noch diese Woche gültig. Wie viel kostet der Stuhl? 3 längere Dialoge und je 3 Fragen. Sie hören die Dialoge und die Fragen nur einmal. Sie dürfen sich keine Notizen machen. Nach dem Hören jeder Frage lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. Dialog 1. Kabelversand GmbH Lose, guten Tag. Guten Tag, hier ist Keller von der Kabeltechnik KG. Wir haben uns letzte Woche auf der Messe getroffen. Ah ja, Frau Keller, guten Tag. Ich rufe wegen des Auftrags an, den wir besprochen haben. Könnten Sie mir bitte noch einmal ein schriftliches Angebot zufaxen? Ja, natürlich. Das war ein Angebot über 3000 Meter Stromversorgungskabel, nicht wahr? Genau. Gut, das kann ich Ihnen noch heute per Fax zusenden. Vielen Dank. Meine Faxnummer haben Sie? Ja, ich habe hier Ihre Visitenkarte. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Danke, auf Wiederhören. Fragen von 130 bis 132. 130. Woher kennen sich Herr Lohse und Frau Keller? Aus welchem Grund ruft Frau Keller bei Herrn Lohse an? 132. Woher kennt Herr Lohse die Faxnummer von Frau Keller? 2. Frau Schöne, würden Sie bitte einen Moment in mein Büro kommen? Ja, natürlich, sofort. Ich wollte nur kurz mit Ihnen die Vorbereitungen für die Konferenz am 3. März besprechen. Wir erwarten die Teilnehmer um 10 Uhr. Haben Sie schon alle Teilnahmebestätigungen? Nein, 15 der 20 Teilnehmer haben mir ihre Teilnahme bereits bestätigt. Die restlichen 5 Personen werde ich heute noch einmal telefonisch kontaktieren. Ja, das wäre das Beste. Gut, was sollten wir noch besprechen? Ach ja, haben Sie alles bezüglich der Getränke und Speisen geklärt? Ja, das ist alles vorbereitet. Wir reichen Kaffee, Tee und kalte Getränke. Und die Speisen werden um 11.30 Uhr geliefert und angerichtet. Das dürfte alles geklärt sein. Gut, ich danke Ihnen. Kümmern Sie sich noch um die restlichen Teilnahmebestätigungen? Das werde ich sofort erledigen. Fragen von 133 bis 135. 133. Warum bittet Herr Steiner Frau Schöne in sein Büro? 134. Wie viele Personen haben die Teilnahme bestätigt? 135. Was hat Frau Schöne bereits wegen der Speisen und Getränke organisiert? 3. Informationstechnik KG Schreiter, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Gieshuber. Guten Tag, Herr Gieshuber. Was kann ich für Sie tun? Aus einer Annonce habe ich erfahren, dass Sie neue Mitarbeiter für Ihren IT-Bereich suchen. Ich bin gelernter Informatiker und möchte mich bei Ihnen bewerben. Könnten Sie mir mitteilen, an wen ich mich da wenden muss? Für Bewerbungen im IT-Bereich ist Herr Fröbel verantwortlich. Er ist jedoch bis Ende nächster Woche auf Geschäftsreise im Ausland. Gut, ich rufe dann noch einmal an. Könnten Sie mir bitte seine Direktdurchwahl geben? Ja, natürlich. Das ist die 01423456 für die Firma und dann die 79. Das ist die direkte Durchwahl von Herrn Fröbel. Also am 23. müsste er wieder im Haus sein. Versuchen Sie es am besten dann wieder. Ja, das werde ich machen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Danke. Auf Wiederhören. Fragen von 136 bis 138. 136. Warum ruft Herr Gieshuber bei der Informationstechnik KG an? Einhundertsiebenunddreißig. Wo ist Herr Fröbel? Einhundertachtunddreißig. Was wird Herr Gieshuber tun? 10. Hörtexte. Sie hören jetzt zwei Texte und mehrere Fragen. Sie hören die Texte zweimal, die Fragen nur einmal. Sie dürfen sich keine Notizen machen. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. Hörtext 1. Karrieristen ohne Kinderstube. In puncto sozialer Kompetenz und persönlichen Auftretens weisen Bewerber heute die größten Defizite auf. Eine Befragung von 112 Personalverantwortlichen aus führenden deutschen Unternehmen durch die Managementberater von Kienbaum ergab, 57% der Personalexperten halten Jobanwärter nicht für überzeugend, wenn es um Fragen wie Teamfähigkeit und Kooperation geht. Fehlende Berufserfahrung geben dagegen nur ein Drittel der Personalleiter als Grund an, der Neueinstellungen verhindert. Viele fachlich interessante Talente wissen nicht, wie sie sich präsentieren sollen. Das Fachwissen und die immer höhere Spezialisierung sind große Themen. Aber auch die soziale Seite ist enorm wichtig. Die Hälfte der Bewerber scheitert daran, berichtet Tobias Nickel, Personalleiter beim Autohersteller BMW in München. Die High Potentials sind oft nicht die Right Potentials. Sie hören den Text nun noch einmal. Fragen von 139 bis 142. 139. Was sind die größten Defizite der Bewerber? 140. Welches Ergebnis ergab die Befragung von 112 Personalverantwortlichen aus führenden deutschen Unternehmen? 141. Was ist das Problem vieler Bewerber? 142. Woran scheitert die Hälfte der Bewerber? 2. Champagner wird knapp. Nicht nur zum Jahreswechsel wird Champagner knapp. Die Hersteller des Luxusgetränks arbeiten das ganze Jahr über hart an der Kapazitätsgrenze. Von der auf 34.000 Hektar beschränkten Anbaufläche werden bereits 31.800 Hektar für den Weinanbau genutzt. Gleichzeitig steigt die weltweite Nachfrage nach Champagner rasant. Bisher haben wir jedes Mal, wenn die Verkäufe stiegen, mehr angepflanzt, sagt Philipp Wilbrott, Sprecher des Berufsverbandes. Aber das geht jetzt bald nicht mehr. Um auch in Zukunft wachsen zu können, setzt die Branche nun auf höherwertige Produkte, mit denen sich vor allem im Ausland mehr verdienen lässt. Wir setzen jetzt bei der Werbung verstärkt auf Jahrgangschampagner und Prestige-Cuvées, sagt Cyril Brun von Veuve Clicquot. Der Trend gehe zur Aufwertung der Produktpalette, meint auch Mumm-Kommunikationschef Cavi. Das Champagnerhaus peilt wie seine Konkurrenten zukünftig Preise ab 25 Euro aufwärts an und hofft, vor allem mehr Abnehmer im Ausland zu finden. Sie hören den Text nun noch einmal. Fragen von 143 bis 146. 143. Wie wird der Champagnermarkt beschrieben? 144. Welche Maßnahmen ergriffen Champagnerproduzenten bisher, wenn die Verkäufe anstiegen? 145. Welche Entwicklung ist zu beobachten? 146. Welche Effekte erhofft man sich von den neuen Strategien? 3. Interview. Sie hören jetzt ein Interview und mehrere Fragen. Sie hören das Interview zweimal, die Fragen nur einmal. Sie dürfen sich keine Notizen machen. Nach dem Hören lesen Sie die Antworten. Dann markieren Sie die richtige Antwort. Eine Antwort ist richtig. Bildung schafft Wachstum. Die Frankfurter Rundschau sprach mit McKinsey-Chef Jürgen Kluge. Warum mischt sich die Unternehmensberatung McKinsey in die Debatte über Bildung ein? Uns war schon vor der ersten PISA-Studie klar, dass Bildung ein enorm wichtiges, aber gleichzeitig ein stark vernachlässigtes Thema ist. Nur Bildung schafft letztlich Wachstum. Außerdem gehört Pro-Bono-Arbeit zu unserer Firmenkultur. 3-5% unseres Zeitbudgets stellen wir unentgeltlich für soziale, kulturelle oder gesellschaftspolitische Projekte zur Verfügung. Was passiert, wenn im Bildungswesen nichts passiert? Bildungsverlust heißt Innovationsverlust und damit Wohlstandsverlust. Wir sind schon mittendrin in diesem schleichenden Prozess. Die Qualität verfällt langsam. Aber Deutschland braucht sich doch nicht zu verstecken. Wir sind Exportweltmeister. In keinem anderen europäischen Land werden so viele Patente angemeldet. Bei den Erfindungen sind wir noch sehr gut. Nicht aber bei deren kommerzieller Umsetzung. Der iPod, um nur ein Beispiel zu nennen, beruht letztlich auf einer Erfindung aus Deutschland. Zum Erfolg gemacht wurde er in Kalifornien, produziert wird er in China. Künftig müssen Techniker mehr von Wirtschaft verstehen und Kaufleute mehr von Technik. Ist das das einzige Problem? Nein, wir steuern auf einen massiven Mangel an Führungskräften und Experten zu. Mittelqualifizierte werden zunehmend weniger gebraucht. Autobauer beschäftigen aber tausende solcher Facharbeiter. Aber die Art und Weise der Produktion ändert sich. Beim Chiphersteller Intel etwa stellen die besten Experten in den USA eine Pilotfabrik hin. Die wird dann überall in der Welt exakt kopiert. Sie haben eine Elite, die Prozesse und Standards festlegt. Für die Massenproduktion werden nur noch Mitarbeiter mit relativ geringer Qualifikation, die schnell erlernbar ist, benötigt. Letztlich ist die Produktion in einem Hochlohnland nicht oder nur schwer zu verteidigen. Was folgt daraus für das Bildungswesen? Es muss sehr gut sein und es muss jedem Einzelnen ermöglichen, sein Potenzial auszuschöpfen. Investitionen in Bildung rentieren sich. In frühkindlicher Bildung stecken die größten Potenziale. Da erreichen sie eine Verzinsung des eingesetzten Geldes von 10-12%, weil besser ausgebildete Menschen mehr leisten, sich auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen und weniger staatliche Unterstützung benötigen. Herr Kluge, wir bedanken uns für das Gespräch. Sie hören das Interview nun noch einmal. Fragen von 147 bis 150. 147. Welche Bedeutung hat das Thema Bildung für Jürgen Kluge? Worin sieht Jürgen Kluge das Problem auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt? 149. Auf welche Veränderung weist das Beispiel des Chipherstellers Intel hin? 150. Was stellt Jürgen Kluge über das Verhältnis von Bildung und Investition fest?